continue with the message that we started just last week, which is the old life or the new life. Das alte Leben oder das neue Leben? The old life or the new life. Das alte Leben oder das neue Leben? You have the right to choose. Du hast das Recht zu entscheiden. You have the right to know. Du hast das Recht zu wissen. You have the right to understand. To make du hast das Recht your, zu verstehen. Mind to be able to understand. In der Lage zu sein, zu verstehen. Or to want to understand. Oder verstehen zu wollen. Praise the Lord. Halleluja. The new life. Das neue Leben. Is the life of rest. Ist das Leben der Ruhe. It is the life of genuine peace. Es ist ein Leben der echten, des echten Friedens. The life of genuine love. Ein Leben der echten Liebe. The life of genuine joy. Ein Leben der echten Freude. The life of genuine peace. Das Leben des echten Friedens. You see, the life of genuine rest. Des echten Ausruhens. In the new life, there is nothing fake at all. Im neuen Leben ist nichts Falsches. The life is the life of Christ. Das Leben ist das Leben von Christus. Praise the Lord. Ja. He really wants us to know how to live this life. Er möchte, dass wir wissen, wie wir dieses Leben zu führen haben. He wants us to know it. Er möchte, dass wir das wissen. If we do not know how to live it, we cannot live it. Wenn wir nicht wissen, wie wir es leben sollen, werden wir es nicht leben können. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in the natural world, we don't want things that are difficult. In der natürlichen Welt wollen wir nicht Dinge, die schwierig sind. You know, we always want simple things. Wir wollen einfache Dinge. You know, in another way, there are things more difficult. If things are not difficult, we don't even believe it. Wenn Dinge nicht schwierig sind, dann glauben wir sie nicht. But in another way, one way, there is, you know, we don't want, especially God's children, we don't want things that are so difficult. Besonders für Kinder Gottes, wir wollen keine Sachen, die schwierig sind. You know, if it is getting more difficult, wenn es schwieriger wird, we withdraw. Dann ziehen wir uns zurück. If it is getting harder, wenn es härter wird, we are no longer there. Sind wir nicht mehr dabei, dann geben wir auf. That something is hard does not mean you are defeated. Nur weil es schwierig ist, heißt nicht, dass du verloren hast, dass du besiegt worden bist. Praise the Lord. Halleluja. It is only hard for the flesh. Es ist nur hart für das Fleisch. But with the spirit, nothing is impossible. Aber für den Geist ist alles möglich. Praise the Lord. Halleluja. You know that something is hard does nur not mean ist. It is over. With your victory. Heißt es, dass es vorbei ist mit deinem Sieg? That something is hard, it does not mean it is over with Jesus. Es ist vorbei mit Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, let whatever is hard to make, let whatever is, whatever you are seeing that is so hard, let it push you further to Christ. Was immer so schwierig aussieht, lass zu, dass es dich noch mehr an Christus zieht. Instead of taking you away from him. Anstatt dass es dich von ihm wegnimmt. You know, whatever it looks so hard. Was immer so schwierig. And it seems so hard. So unmöglich. And because with the natural man. Aber mit dem natürlichen Menschen. It is impossible. Es ist unmöglich. To have it. Es zu haben. You know, instead of giving up. Anstatt aufzugeben. Instead of withdrawing. Anstatt or being offended. Wütend zu sein. Or doubting God. Oder Gott anzuzweifeln. Christ. Christus anzuzweifeln. Let whatever it is push you further to God. Lass zu, dass diese Sache dich noch näher an Gott drückt. Let it push you further to Christ. Dass dich noch näher an Christus drückt. Praise the Lord. Halleluja. He wants our eyes to be out of this world. Er möchte, dass unsere Augen raus aus dieser Welt sind. He wants our mind to be out of things. Dass unsere Gedanken raus sind aus Dingen. He wants our mind to be out of the flesh. Dass unsere Gedanken raus sind aus dem Fleisch. He wants us to see things the way he wants us to see things. Er möchte, dass wir Dinge so sehen, wie er es möchte. And not how the world sees things. Und nicht, wie die Welt es möchte. You know, if the world you are looking for a partner or who, let me say money. Wenn die Welt nach einem Partner sucht oder nach Geld sucht, they pursue it with everything. Dann jagen sie diesen Wünschen hinterher mit allem, was sie haben. Praise the Lord. Halleluja. They pursue whatever they desire with everything. Sie werden ihre Ziele verfolgen, egal was es kostet. Praise the Lord. Halleluja. But for God's children, we never pursue with Wir jagen nicht. Wir sollen Gott lieben mit all unserem Herzen, mit all unserem Verstand, mit unserem Herzen, mit allem, was wir haben. Amen. We don't want things that are difficult. Wir wollen keine Sachen, die schwierig sind. We want to have children. Ob's Kinder haben. To have money. Geld haben. To have mate. Einen Partner haben. You know, we want to, we labor to have them. Wir kämpfen darum, diese Sachen zu haben. But we are not to labor to have them. Aber wir sollten nicht darum kämpfen, diese zu we haben. Are to labor to believe we already have. Wir sollten darum kämpfen, zu glauben, dass wir das alles schon haben. Praise the Lord. Halleluja. Religion labor to have. Religion kämpft darum, es zu haben. We labor to believe we already have. Wir kämpfen darum, zu glauben, dass wir es schon haben. Because something outside will be telling you you don't have it. Weil etwas da draußen wird uns sagen, dass wir es eben nicht haben. You know, you labor to believe you are already healed. Du kämpfst daran, zu glauben, dass du schon geheilt though bist. The pain is still there. Auch wenn der Schmerz immer noch da ist. Though the doctor can see the tumor or whatever. Auch wenn der Arzt immer noch den Tumor oder was auch immer sehen kann. But you labor to believe that you that you are healed. Aber du kämpfst darum zu glauben, dass du geheilt bist. So you labor to believe that the Syrian army, you know, those that are with you are more than those that be with them. Mehr als die bei ihnen sind. Though you can count the people there. Auch wenn du die andere Seite zählen kannst. You can count the enemy. Die Feinde zählen. You can count what Satan, you know, the natural man can see it. That you are in problem. Dass du ein Problem hast. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. They can even see that you are even frustrated. Sie sehen, dass du frustriert bist. Because you are supposed to be frustrated. Weil du frustriert sein solltest. But you are not. Aber du bist es nicht. Why? Because the Jesus in you. Wie Jesus Christus in dir. Praise the Lord. Halleluja. You know they don't know you. Sie kennen dich nicht. If they really know the Jesus wenn in sie you. Jesus in dir wirklich kennen. Instead of, you know, they will rejoice with you. Sie werden sich mit dir freuen, wenn sie Jesus in dir kennen. How big it is. Wie groß es ist. You know that of the Syrian army. You know when others are looking at Elijah and the servant. Wenn andere Leute Elijah und seinen Knecht sehen. Elijah and the servant. You know they will pity Elijah and the servant. Wird dann Mitleid haben mit den beiden. And say, look at their problem. Schau mal, die haben Probleme. But you know. Praise the Lord. Amen. Because they don't know the God of Elisha. Weil sie den Gott von Elijah nicht kennen. They don't know the Jesus in you. Sie kennen Jesus in dir nicht. If they really know the Jesus in you. Jesus die wirklich kennen würden. Ah. They will pity the other side. Sie hätten Mitleid mit der anderen Seite. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, we don't want things that are so difficult. Wir wollen keine Sachen, die schwierig sind. You know, we can wait for God to answer us maybe in 1 hour's time. Wir können eine Stunde auf Gottes Antwort warten. Or maybe 3 days time. Oder 3 Tage auf Gottes Antwort. Maybe in a month's time. Ein Monat auf Gottes Antwort. Or even a year's time. Sogar ein Jahr. But once it turns to years upon years upon years. Jahre über Jahre. Hope defies, make the heart sick. Hoffnung, die immer wieder scheitert wird, macht das Herz krank. You know, the heart is sick. Das Herz ist krank. Because it's tired of just weil es hoping. Müde ist, weiterhin zu hoffen. But I thank God for Abraham was not like that. Aber ich danke Gott für Abraham. You understand? Praise the Lord. Amen. You know, in Romans 4, he was, he said, he hoped. Against hope, is still hope. Gegen Hoffnung hat er gehofft. Nothing to hope for. Aber es war hoffnungslos. Ah, who get it? Praise the Lord. Can you still hope when there is no hope? Hoffen, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? Can you still believe when there is nothing? Wenn es nichts gibt. To encourage you. Nichts mehr, was dich ermutigt. When there's nothing to say yes. Wenn nichts ja sagt. No, when there's nothing that you can see that is what this world we called positive. Wenn positives mehr da ist, wo man sich festhalten kann. Praise the Lord. Hallelujah. Everything dead. Alles ist tot. You know, until it is dead. Erst wenn es tot ist. You cannot see Christ. Kann man Christus sehen. Until the flesh is dead. Erst wenn das Fleisch tot ist. You cannot see Christ. Kann man Christus sehen. Praise the Lord. Hallelujah. Until your back comes to the wall. Erst wenn deine Rücken you know when they push you and push you and you know you are not to the world and nowhere Toronto. Und du an you der Wand stehst see. Und nicht mehr rennen kannst. Praise the Lord. When there is a way of escape, wenn es immer noch einen Ausweg gibt, dann ist er nicht da. You cannot see him then. Du kannst ihn da nicht sehen. Don't look at, read the Bible. Go and study it. From Genesis to Revelation. Von Anfang bis Ende. It's always the flesh must die. Das Fleisch muss sterben. It must be over with the flesh. Muss vorbei sein mit dem Fleisch. It is when there is no more way out. Wenn es keinen Weg mehr gibt. If there is any way out. Wenn es noch einen Ausweg gibt. You will praise that way. Du wirst diesen Weg preisen. I'm not praising. Who understands? Praise the Lord. Daddy, thank you. You know, to believe you're already a father. Zu glauben, dass du schon Vater bist. To believe you're already a mother. Zu glauben, dass du schon eine Mutter bist. You know, to believe that you are the father of many nations. Zu glauben, dass du ein Vater vieler Nationen. Without any issue. Ohne irgendein Problem. Without any child. Ohne ein Kind. To keep on believing years upon years. Jahrelang das. And telling people you are already a mother. Dass du schon Mutter bist. And people making fun of you. Und Leute machen sich über dich lustig. Praise the Lord. Hallelujah. No matter the length of time. Ja, wie lange es dauert. To believe you are already married. Zu glauben, dass du schon verheiratet bist. Married to Jesus. Verheiratet bist mit Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. To believe you are already married to Jesus. Verheiratet bist mit Jesus. Amen. And so many times, you know, we don't even believe. Oft glauben wir nicht. But it is as if we believe. Aber es sieht so aus, als wir glauben. Do you know that I can say I am married to Jesus without meaning it? Wisst ihr, dass ich sagen kann, ich bin verheiratet mit Jesus, ohne es wirklich zu meinen? We can't believe in it. Ohne es zu glauben. I will say it, but I'm still worried. Es, aber ich mache mir immer noch Sorgen. I will say that I am still fear. Ich bin immer noch in Angst. If you really mean it, wenn du es wirklich meinst, there will be no worry. Da wird es keine Sorgen geben. There will be no fear. Keine there will Angst. Be no doubt. Keine Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can say I'm already a mother. Ich kann sagen, ich bin schon eine Mutter. I am already a father. Ich bin schon ein Vater. Without even believing it. Ohne es zu glauben. A lot of us pray. We pray. We even pray in tongues and never even believe it. Wir von uns beten sogar in fremden Zungen, glauben es nicht. We pray and pray and pray. We never believe it. Glauben es nicht. The next minute after prayer, there's fear. Gebet ist die Äquivalenz. There's doubt. Praise the Lord. Hallelujah. You can remember that of Acts of Apostles. Die Apostelgeschichte. You know, Acts of Apostles. You know, they were praying. Sie haben gebetet. And they prayed. And they prayed. Sie haben gebetet. And when the answer came. Und als die Antwort kam. They never believed. Haben sie nicht geglaubt. That it was. You know, you pray for something and you are surprised. Du betest für etwas und du bist verwundert. Surprise of any result. Verwundert über das Ergebnis. Is hardness of heart. Das heißt ein verhärtetes Herz. You know, when you surprised of any result. Wenn du überrascht bist über ein Ergebnis. It's not just surprised. It's not just to be surprised that you have the victory. Nicht nur überrascht sein, wenn du den Sieg hast. But to be surprised you don't have the victory. Aber überrascht, dass du den Sieg it's nicht hast. It's also a hardened heart. Ist auch ein verhärtetes Herz. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be surprised at all. Verwundert zu sein. You are not to be surprised of du sollst nicht verwundert sein über irgendetwas da draußen. Your mind is to be Christ. Deine Gedanken sollten Christus sein. And never be surprised of anything outside. Und niemals über irgendwas verwundert sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus said, pray and doubt not. Jesus sagt, betet und zweifelt nicht. It means don't be worried. Macht euch keine Sorgen. A surprise of any result über irgendwelche Ergebnisse, die kommen. You know, pray and doubt not. Betet und zweifelt nicht. You see, let's go to Mark. You know, Mark 11. Markus 11. Mark 11. Markus 11. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 23. Markus 11, 23. He said, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. You know, after prayer, that you believe, and never doubt in your heart. You know, the result that comes is going to make you believe or doubt. Ergebnisse, die kommen, werden nicht zum Glauben oder zum Zweifeln bringen. You are not to be moved by any result. Sie sollten eure Ergebnisse nicht bewegen. You know, pray and doubt not. Bete und zweifle nicht. It means don't be worried. Macht dir keine Sorgen. Or surprise of any result that comes. Ergebnisse, die kommen. Any result that comes. Macht Ergebnisse, die kommen. Don't be surprised. Don't be worried about it. You know, results can come in different ways. Ergebnisse können kommen. The first result is not the last result. Aber das erste Ergebnis ist nicht das beste Ergebnis. Praise the Lord. Halleluja. You know, the first result should not be the last result. Das erste Ergebnis sollte nicht das letzte Ergebnis sein. And so many times, the first result make us to abort. And doubt our prayer. Aber oft ist das erste Ergebnis sorgt dafür, dass wir unser Gebet anzweifeln und abtreiben. He said, pray. Bete and doubt not. Und zweifle nicht. Speak to whatever it is and doubt not. Sprich zu dem, was es ist. You know, there's going to be results. You know, things are going to come. Dinge werden kommen. You know, results will come. Ergebnisse werden kommen. That first or whatever result that comes should never make you doubt. Sollte dich nicht zum Zweifeln bringen. Who get it? The first result is not the last result. Das erste Ergebnis ist das letzte Ergebnis. Praise the Lord. Halleluja. Because the flesh is going to have its result. Das Fleisch wird sein Ergebnis haben. You know, the spirit world of Satan will have its own result. Teufel wird seine eigenen Ergebnisse haben. You know, they come to take you away from faith. Sie kommen, um dich wegzunehmen aus dem Glauben. To make you doubt. Weil du zweifelst. You know, your body is going to give you results. Dein Körper wird dir Ergebnisse geben. If your body, like Abraham's body, Abrahams Körper, he's going to tell you that you are too old. Du bist zu alt. You say, your Sarah's body is no longer working. Sarah's Körper funktioniert nicht mehr. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Don't allow the first result to be the last result. Das ist das erste Ergebnis, das letzte Ergebnis. You know, after prayer, there's still God, as far as you are here on earth, the body will speak. But don't allow it to direct you. Aber lass nicht zu, dass es dich don't allow it to control you. Dich kontrolliert. Praise the Lord. Halleluja. You know, Romans told us how to be radical. Wie wir radikal sind. Romans 6. Romans 6. You know, to be radical for Jesus. Radikal für Jesus zu sein. It's not killing people. Nicht nur Leute töten. It's not hating people. Leute hassen. You know, they call them the radical Muslim. You know, they kill people. But radikale Muslime, die Leute zum Beispiel töten. But there is in Christ's kingdom you are to be radical for aber Jesus. Aber im Königreich von Christus sollst du radikal sein. Radical means the flesh is aber radikal bedeutet, dass das Fleisch tot it means the flesh dass das Fleisch sterben muss. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. In Romans 6. Römer 6. Let's go to Romans 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Radical does not mean going from street to preach. Radikal heißt nicht, dass du von Straße zu Straße gehst und predigst. Amen. Amen. That is not radical for Jesus. Das ist nicht radikal für Jesus. Radical for Jesus. Radikal für Jesus. Vers 7 of Römer 6, Vers 7. For he that is dead is free from sin. That is radical for Jesus. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. You know, once your flesh is dead. Wenn dein Fleisch tot ist. When no flesh can control you. Wenn das Fleisch nicht mehr kontrollieren kann. It's all about Christ. Und es nur um Christus geht. Amen. Amen. You know, to be radical, I mean, radikal zu sein. The flesh is completely dead. Heißt, das Fleisch vollkommen tot ist. You know, the woman with issue of blood. Die Frau mit den Blutungen. The flesh was dead. Das Fleisch war tot. And it was able. You know, sie war in der Lage. It was radical. Sie war radikal. You know that problem, Toby. That problem she was having. Das Problem, was sie hatte. You know, you cannot move in the midst of people. Da kannst du dich nicht unter Menschen bewegen. You know, if you are in flesh, you can never do that. Fleisch bist, würdest du nicht. But she refused to be in flesh. Unter Leute wagen, aber sie hat sich geweigert, im Fleisch zu sein. Das Fleisch war vollkommen tot. Praise the Lord. Halleluja. All the three Hebrew boys. Und die drei hebräischen Jungs. They were radical for Jesus. Sie waren radikal für Jesus. To live is Christ, to zu leben ist Christus und zu sterben ist Gewinn. Or like Paul, they oder wie were Paulus, he was radical. War radikal. You know, the three Hebrew, die drei Hebräischen. In the fire, we are still of Jesus. Gehören wir immer noch zu Jesus. You know, the flesh, you know, if your flesh is still living, wenn dein Fleisch immer noch lebt, you will run. Wirst du rennen. You will run for your dear life. Wirst du um dein Leben rennen. If the flesh is still alive, wenn das Fleisch immer noch lebt, you will bow down to this world. Wirst du dich dieser Welt knien? You will go back to this world. Wirst du zurück zu dieser Welt gehen? But they refused. Aber sie haben sich geweigert. Why? Because the flesh was completely dead. Weil das Fleisch vollkommen tot war. Or that of Daniel. You can also look at it. Or that of Joseph. Oder Josef. The flesh was completely dead. Das Fleisch dead. War vollkommen tot. Until the flesh is dead, bis wenn das Fleisch tot ist, Jesus. Kannst du Jesus sehen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus can only go through a dead flesh. Jesus kann nur durch totes Fleisch gehen. Again, it is like electricity. Wie Elektrizität und Kupfer. He can go through copper, not through durch Kupfer gehen, aber nicht durch Holz. You know. A dead man is not ashamed of anything. Schämt sich um nichts. He's not he's not afraid of anything. Angst vor nichts. Not afraid of anybody. Er hat keine Angst vor he's not ashamed of people laughing schämt at sich nicht him. A dead man. Dass er ausgelacht wird. If your flesh is dead, you can never ashamed. Dann of schämst du dich nicht für nichts. Praise the Lord. Halleluja. You are not offended in any way. Und ich provoziert nicht. You know. To be offended means that flesh is still alive. Das provoziert heißt, das Fleisch ist noch wach. You know, a dead man offend him. Ein toter Mensch versucht ihn zu provozieren. Es bringt nichts. Praise the Lord. Halleluja. A dead man is never tired of anything. Ein toter Mensch hat ist niemals müde. You will not say I'm tired of waiting. What's the next thing? Ich bin hier. Not to be worried. Keine Sorgen. You know it's over with worry. Es ist vorbei mit Sorgen. Praise the Lord. Halleluja. It is just between him and God. Es ist nur zwischen ihm und Gott. It's married. You know, married. You can be married to Jesus. It's verheiratet mit Jesus. It means it is over. Es ist vorbei. No more worry. Keine Sorgen mehr. I'm not saying God will not give you something. Put something in your mind what you have to do. Ich sage nicht, dass Gott dir keine Ideen mehr gibt oder keine Sachen mehr gibt, die du tun sollst. He can tell you, he can speak to you. Er kann zu dir sprechen. But you are not worried anymore. Praise the Lord. Halleluja. You are not worried about whatever. He is not hungry. A dead man is never hungry. Ein toter Mensch ist nicht mehr hungrig. He's not hungry of anything. He never desire anything. Wünscht sich nicht. Who get it? He never desire anything. Wünscht sich nicht. We desire a lot of things. Er wünscht uns viel. Because the flesh is still alive. Das Fleisch noch lebt. Amen. Amen. He never want anything. That's the dead. The dead never want anything. Der Tote will nichts mehr. To be married, to have money, you know. You know, to have money. Desire to have money. Sich Geld zu wünschen. To be famous, you see, to be famous. Berühmt zu werden. To be healed, even to be healed. Geheilt zu werden. You know, that man is not worried, I want to be healed. Ein Hotel. Ah, ah, sorgt sich darum, geheilt zu praise werden. Praise the Lord. Halleluja. Ah. Allow it to be, I'm already healed. Lass zu, dass du glaubst, du schon geheilt bist. Why? Because you have Jesus. Weil du Jesus hast. He's just all you need, and you have him already. Du hast ihn schon. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The dead man is never afraid of death. Ich habe keine Angst vor dem Tod. He is never afraid of death. Keine Angst vor dem Tod. You know, there's no dead one, there's no dead two. He's already kein dead. Tod eins oder Tod praise the Lord. Halleluja. He is already dead. Er ist schon he's tot. Never afraid of death. Keine Angst vor dem Tod. If you desire things, the flesh is alive. Wenn du dir Dinge wünschst, ist das Fleisch lebendig. When do you desire things? Wann wünschst du dir Sachen? When are you worried? Wann machst du dir Sorgen? When are you afraid? Wann hast du Angst? It is when the flesh is still alive. Wenn das Fleisch noch am Leben ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. To be radical for Jesus. Radikal für Jesus. It's not working for Jesus. Das ist nicht für Jesus zu arbeiten. See, to go and preach, to go and do this, to go and do that. That's not radical. Das ist nicht radikal sein. You are preaching, but your mind is full du of this world. Predigst, aber deine Gedanken sind voll von dieser it's Welt. It's full of flesh. Voll vom Fleisch. It's full of desire. Voll von Wünschen. You know, it's full of worries. Voll von Sorgen. Though you are preaching. Aber du predigst. Praise the Lord. Halleluja. It is the flesh is dead. Das Fleisch ist tot. For Christ's sake. Um Christus willen. And not for any religious sake. Und nicht aus irgendwelchen religiösen Gründen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That's the place I want us to still go to. Amen. Amen. The Muslim carry bomb and die and kill people. Muslim sprengen sich in die Luft und töten Menschen. You know, it is not their flesh is dead. Aber es ist nicht, weil ihr Fleisch tot ist. It is their flesh is alive. Ihr Fleisch ist am Leben. You know that. Their flesh is alive. Ihr Fleisch ist am Leben. It's all about them. Es geht nur um you know, they believe they want, they are going to paradise. Sie glauben, dass wenn sie das tun, gehen they believe in so many things that they believe viele on. Sachen. Their motive, you know, their motive. It's just alive. Ist am Leben. You know, a dead man never have any motive. Ein toter Mensch hat kein Motiv. Who get it? If your flesh is dead, you don't have any motive. Hast du kein just Motiv. Christ, it's just between you. It's everything just. Es geht dir nur um no, a dead man is just whatever is now remaining for him is just is between him and God. Alles was ihn angeht, ist nur noch zwischen Christus und ihm. So also, the flesh is to die. Genauso das Fleisch. We are to allow it to die. Sind zulassen, dass es stirbt. Like just between you and Jesus. Das ist nur zwischen dir und Jesus. Ist. Praise the Lord. Halleluja. You know their motive. Ihr Motiv. Their value. Was sie wert their desire. Ihre Wünsche. Something. You see, their desire something. Wünsche. It means the flesh is alive. Das heißt, das Fleisch ist noch lebendig. You know, when they kill people because of one thing or the other. Wenn sie Leute töten. You know, a dead man cannot kill anybody. Ein toter Mensch kann niemanden can you get töten. It? A dead man cannot kill anybody. Ein toter Mensch kann niemanden töten. If the flesh is dead, you will not wenn kill das Fleisch anybody. Tot ist, wirst du niemanden töten. You will not be angry with anybody. Du wirst auf niemanden wütend sein. A dead man is never angry. Ein toter Mensch ist nicht sauer. Bring somebody that is dead, just lie him here. You know, just do everything, just there. Leg eine Leiche hier, mach alles, was du willst mit ihr. Like my baby here also, thing. You see. You know, my baby, you know, just do anything, just the there. Baby. Ich sag einfach ja. Guckt einfach. Praise the Lord. Halleluja. A dead man never desire anything. Ein toter Mensch wünscht sich nicht. It is only the spirit and not the flesh. Es ist nur der Geist und nichts Fleischliches. There's no amount of beating you can give him. Egal wie viele Schläge du ihm gibst. That can make him cry. Es wird ihn nicht zum Weinen or complain. Bringen, es zum Meckern bringen. A dead man never cries. Ein toter Mensch weint nicht. We just read where he said we are dead in sin. Wir haben gelesen, dass wir tot sind für die Sünde. Dead to this world. Tot für diese Welt. It means dead to this world. Das heißt tot für diese Welt. Praise the Lord. Amen. Amen. Want us to know how to live in this world. You know, he came to teach us how to live. Er kam, um uns beizubringen, wie wir hier leben. And he was using different parables to teach us how to live. And before we go into them, you see, you have to know that here are three worlds. Actually, it is the spiritual world and the natural world. Echt, es ist nur die geistliche und die physische. But the spiritual world is of two. Aber die geistliche Welt hat zwei Seiten. Christ has his own side. Christ hat seine eigene and Seite. Satan has his own side. Und der Teufel hat seine eigene Seite. Then there is the natural world. Gibt's noch die natürliche Welt. Satan world and the natural world are being controlled by Satan. Die natürliche Welt und die Welt vom Teufel werden von ihm kontrolliert. By Christ's word, by Christ. Also die Welt von Christus wird von Christus kontrolliert. Wenn wir über die Welt von Christus sprechen, we are talking about now. Sprechen wir über jetzt. We are not talking about life after death. Wir sprechen nicht über das Leben nach dem you Tod. See, when you leave this world, when you die and you are buried, you go and meet the Lord. That is not Christ's world. Das ist nicht die Welt von Christus. Christ's world is right now. Die Welt von Christus. Your life right now is Christ's world. Ist Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know you are so different from them. Sometimes you don't even know you are different. Die Welt. Wir merken das noch nicht mal. You don't even know you are even different from them. Wir merken schon, dass wir anders sind als die Welt. You see, living in this world of Christ, in his world, in his world is now. He came to show us how to live in his own world. Er kam, um uns zu zeigen, wie wir in seiner eigenen Welt leben. Let's go to Matthew 13. Matthäus 13. Praise the Lord. Amen. Matthew 13. Amen. Matthäus 13. Amen. Before we close today, we will pray together. Amen? Amen. And destroy whatever is not of God away from this ministry. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13. Matthäus 13. Verse 31 and 32. 31 und 32. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when he came, when Christ came, he spent all his time thinking of how this time we are now going to be. Hat er uns erklärt, wie die Zeit jetzt sein wird, wenn wir jetzt leben. The time we are now. Die Zeit, wenn wir uns jetzt befinden. You know, all these parables, we are all pointing to this time we are now. Es wird alles auf diese Zeit hingedeutet. His parables are not about, it's not, you know, they are not about after when you die, you go to heaven. Die Gleichnisse sind nicht über das Leben nach dem Tod. Pointing to, you know, his coming. He came and once he leave, then he was talking about them. That is life after his departure. Die Zeit, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Praise the Lord. Hallelujah. When he came, he spent all his time teaching us how this time. You see, the time we are Zeit, now. Der wir jetzt sind. How it will be. Wie sein wird. How we are to live it. Wie wir das leben. He called the word of God a mustard seed. Er nennt Gottes Wort ein Senfkorn. Because he says a grain of, you know, so small. So klein. The world today, they don't even value it. Die Welt schätzt das Wort. Even God's children, they don't value it. Kinder Gottes schätzen das. You know, after prayer, we are still worried. Gebet machen wir uns mal Sorgen. It means you don't even value das heißt, what wir schätzen das You don't even value what the word of God tells you. Wir schätzen nicht, was Gottes Wort uns sagt. You know, Jesus said. Jesus sagt. In John 14. Johannes 14. Don't let your heart be troubled. Dein Herz erschrecke nicht. But we always allow our heart to be troubled. Unser Herz ist immer in Sorge. We are always afraid of one thing or the other. We are afraid of the exam that is before us. Die vor uns steht. We know that we are afraid of the past. We are afraid of right now. We are afraid of the future. Der Zukunft. There's always fear. Das ist meine Angst. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. You know, he said the word of God is like a grain of mustard seed. Gottes Wort ist wie ein Senfkorn. So small. So klein. Small but mighty. Klein aber mächtig. Small but mighty. Klein aber mächtig. You know, people don't value it. Leute schätzen we es don't nicht. Value it. Wir schätzen es we nicht. We don't believe it. Wir glauben nicht daran. If we believe it, we will never be wenn wir daran glauben würden, würden wir uns keine Sorgen machen. We will never be threatened by anything. Uns würde nichts bedrohen. Whatever is outside it, can never threaten. Immer da draußen, es würde uns nicht bedrohen können. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know when you pray prayer of salvation. Wenn wir das Bekehrungsgebet and it is as if nothing even happened. Es ist so, als ob fast nichts passiert ist. No prayer of salvation is so little. Das Erlösungsgebet ist so klein. No, it's as if nothing happened. Es ist, als ob nichts passiert ist. Look at verse 32 of Matthew 13. Matthäus 13, 32. It's a wish indeed is the least of all things. But when it is grown, you know, though it's so small. Auch wenn es so klein ist. Though that prayer is so little. Auch wenn es so klein ist. And it seems nothing happened. Es scheint, dass nichts passiert ist. But allow it to grow. Aber lass zu, dass es wächst. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Allow it to grow. Lass zu, dass es wächst. How will it grow? Wie wird es wachsen? It's through your relationship durch with him. Durch deine Beziehung mit Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. It is through your fellowship durch with him. Mit Jesus it is through the renewal of the durch mind. Durch das Erneuern der Gedanken. Sein Wort. If not, that prayer is not prayed for nothing. So ist das Gebet umsonst. It just as if nothing ever happened. So, and it will be like that. Und so wird es auch sein. Because that prayer is not only for outside. Das Gebet ist nicht nur für außen. It's for inside. Für das Innere. Inside of you. Für das Innere. Praise the Lord. Halleluja. He said, though it looks so small. Aber das ist so klein. It seems nothing ever happened. Es ist, als ob nichts passiert. We are not to give up. Wir sollen nicht aufgeben. On it. Because it must surely grow. Weil es wachsen muss. Don't grow, don't give up that. You know that you don't see any example of it. Or any result. You are not seeing anything. Just, you know, after the prayer, sometimes you see still. You still lie. You still do so many things that was not supposed to do. Praise the Lord. How are you going to get out of those things? Wie wirst du da rauskommen aus it is Welt? When your focus is nur Christ. Wenn dein Fokus auf Christus liegt. You see, the light is on das and darkness an, will go. Wird all those things you have been doing, they are the dark, they are darkness. So, die you don't get out of it by focusing, by allowing your focus to be in darkness. Kommst nicht daraus, wenn dein Fokus auf der Dunkelheit liegt. You know, you are out of it when you allow your focus daraus, to be Christ. Zu, dass dein Fokus you auf Christus liegt. To do that. Das musst du. Even in the midst of that mistake, you thank Jesus, für seinen Sieg. That the victory he has given you. Sieg, den er dir gegeben hat. You know, you don't love sin, you hate it. Du liebst die Sünde nicht, du hast you sie. Thank him that he has delivered you. Du dankst ihm, dass er dich davon you thank him for he paid the price dass of all. Dass er den Preis bezahlt hat für alles. Amen. Amen. You know, no matter the length of time it's going to take you. Egal wie lange es dauert. So that you can now see that you know, the old life is out of the way. Das alte Leben ist aus dem Weg. You see, you have to believe. Du musst glauben. That the word of God is incorruptible seed. Das Gottes Wort ein unvergänglicher Same. Once you plant it, it must surely grow. Muss es wachsen. It never decay. Es vergeht nicht. Without being grow. Ohne zu wachsen. It must surely grow. Es muss wachsen. You know, when there was, you know, last year we planted corn in our field here, in our garden. Letztes Jahr haben wir Mais eingepflanzt in unserem Garten. Some grow, some did not even grow at all. The word of God is not so. Aber Gottes Wort ist nicht so. It must grow. Wachsen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You never even know the one that we grow. Du weißt nicht, when was you plant the seed, the natural seed. Davon wächst im natürlichen, wenn du natürliche Samen siehst. Amen. Amen. Then we are to allow it to grow. Wir müssen zulassen, dass es wächst. Then it becomes so great. Dann wird es groß. If we allow it to grow, it becomes so great. Zulassen, dann wird es groß. It becomes the greatest of all. Es wird zu dem größten. Praise the Lord. Halleluja. And it becomes what gives rest to others. Und es wird etwas, was anderen Ruhe gibt. Look at it again. Let's take it. Which indeed in the least of all seed. But when it is grown, it is the greatest among earth, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Praise the Lord. Hallelujah. You are the light in that family. Du bist das Licht in dieser Familie. You are the word of God in that family. Du bist Gottes Wort in dieser Familie. Don't underrate yourself. Unterschätze dich nicht. Praise the Lord. Hallelujah. You might be the last born of the family. Vielleicht bist du die jüngste Person in dieser Familie. But you are the light of God. Aber du bist das Licht Gottes. He called us the light of. Er nennt uns. He said we are the light of this world. Licht dieser Welt. Amen. Amen. You know, we are the fine race. You know, he said, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. They come and lodge in the branches where they find rest. Die Vögel kommen und leben dort auf den Ästen. See, he's talking about his house. Es geht um sein Haus. His ministry. Seine Gemeinde. His family. Seine Familie. His children. Seine Kinder. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about you and me. Es geht um dich und mich. Amen. Amen. In Christ's world, prosperity comes from inside and not outside. Ist der Reichtum von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Prosperity comes from inside. Reichtum kommt von innen. And not from outside. Nicht von außen. It's not coming from that your job. Es kommt nicht von deiner Arbeit. It's coming from inside. Es kommt von innen. The spirit world of Christ. Der geistliche Welt von Christus. I will still explain it today, though I talked about it a little bit on Sunday. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I don't like using Satan's word. Ich mag es nicht, die Worte vom Teufel zu nutzen. But because we are here on earth. Aber wir hier auf Erden sind. And we even know how the spiritual world of Satan, some of us, we know how it operates already. Und einige von uns wissen, wie die geistliche Welt des Teufels funktioniert. You know, you use what is of this world to explain to people to understand that of Christ's kingdom. Du nutzt das auf dieser Welt, um das Königreich Gottes zu erklären. It's like that man, the centurion man. Wie der römische Hauptmann. You know, he understood the authority of this world. Er hat Autorität verstanden auf dieser Welt. So he was able to understand the authority, Christ's authority. Die Autorität von Christus zu verstehen. Dass wenn er spricht, ist es vorbei. Praise the Lord. Halleluja. He believed that he is a master, the natural, in the natural world. Er ist natürlich ein Meister. And once he speaks, they must obey him. Muss man ihm gehorchen. So if he that is just a natural man speak and they must obey him, what about somebody that is of the spirit? Und wenn er, der ein natürlicher Mensch ist, Gehorsam bekommt, wie viel mehr sollte alles andere Jesus Christus gehorchen. He could understand, he knew that what Jesus is. Er wusste, wenn Jesus spricht, is over. Ist es vorbei. But Thomas on the other side, Thomas hat das nicht verstanden. Because he doesn't know how things of this world even work at all. Weiß, wie Dinge auf dieser Welt funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. You know, so also is Satan's world. Genau wie die Welt vom Teufel. You see, their prosperity comes from inside and not outside. Ihr Reichtum kommt von innen und nicht von außen. Who understands it? Praise the Lord. Hallelujah. Their prosperity is not coming from ihr that Reichtum music. Kommt nicht von it's not coming from that job. It's not coming from whatever they are doing. It's coming from the spiritual world. Aus der geistlichen Welt. And that's why the natural people, we even want to, what do you call it? They want to imitate them. Sie wollen natürliche Leute sie so imitieren. Aber du versuchst sie nachzumachen und es funktioniert nicht. Because you are not here, you are not there. Weil hier bist du auch nicht. To be in the middle, you get nothing. Wenn du in der Mitte stehst, wirst du nichts bekommen. You are either radical for Christ. Oder bist du radikal für Christus? Oder radikal für den Teufel? Understand? Praise the Lord. Halleluja. You know, Satan gives them money. Der Teufel gibt ihnen Geld. Your having money does not depend on the outside. Was sie Geld haben, hängt nicht von dem Äußeren. What they buy and sell. Kaufen, was sie verkaufen. But Satan inside of them. Aber der Teufel, der in ihnen ist. Their relationship with Satan. Ihre Beziehung mit dem Teufel. Give them money. Gibt ihnen Geld. But that does not mean aber there is nicht, no sorrow. Dass da kein Leid ist. Their having money is not coming from the from the natural world. Dass sie Geld haben, kommt nicht von der natürlichen Welt. It's coming from the spiritual world. Aus der geistlichen Welt, des Teufels. They have covenant with Satan. Sie haben ein Bündnis mit dem Teufel. And they make a lot of sacrifice. Und sie machen viele Opfer dafür. And whatever they do. Was immer sie tun. No, Satan prosper them. Der Teufel gibt ihnen Glück. Because of their covenant. Wegen ihrem Bündnis. With him. Mit ihm. Directly. Dass sie direkt geschlossen haben. Dass sie auf direkten Wege geschlossen haben. Praise the Lord. Halleluja. For us, God's children. Für uns. For God's children today. Kinder Gottes. Our life should be Christ. Unser Leben sollte Christus sein. And we are to know and understand. Wir sollten verstehen. Christ's ways. Die Wege von Christus. The last days. Know the difference between the last day. Kennt ihr den Unterschied zwischen den letzten Tagen and the other days? Und den anderen Tagen. Before, praise the Lord. Halleluja. Before we continue, I will quickly go through the last days. Die letzten Tage. The time we are now. Die Zeit, in der wir uns jetzt is the last day. The Bible calls it the last days. Die Welt nennt diese Zeit die letzten Tage. Why is it called the last days? Wieso sind es die letzten Tage? Because it's the Holy Ghost days. Es sind die Tage des Heiligen Geistes. The Holy Ghost time. The Holy Ghost Zeit des Heiligen Geistes. There was the days of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. There was the days of the Son. It was just 33 and a half years. You see, that days of the Son. Es waren 33. Then the days of the Holy Ghost. Dann die Zeit des Heiligen Geistes. That's the last. Die letzten. The Father, the Son, Vater, the Holy Ghost, Sohn, the last day. Und der Heilige Geist, die letzten. Praise the Lord. Halleluja. Again, the time we are now Zeit, is called the last days. Sind die letzten Tage. And it began when Jesus rose from the dead. Und es fing an, als Jesus von den Toten auferstanden ist. When the Holy Spirit als der Heilige Geist was released on earth, auf dieser Welt auf the last days began. Fingen die letzten Tage an. Praise the Lord. Halleluja. The Old Testament das Alte primarily is seen as the work of the Father. Kann man sozusagen als das Werk des Vaters bezeichnen. This is it is the work of the Father. Das Werk des Vaters. This is the New Testament. Das Neue Testament. Primarily also is seen as the work of the Son. Ist das Werk des Sohnes. The New Testament. Das Neue Testament. Praise the Lord. Halleluja. You know Jesus was talking to us about this time we are. Damals über diese Zeit gesprochen. And he was talking out, he was saying them as parable. Und er hat das Gleichnis erklärt. That we need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um diese Gleichnisse zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Because the time we are now, Zeit, wir uns jetzt befinden, is not his time. Ist nicht seine Zeit. No, it is the time of the Holy Ghost. Die Zeit des Heiligen Geistes. So he was telling us everything. Hat uns alles in it as a parable. Als Gleichnis. So that, you know, when he was about to leave, he introduced the Holy Ghost to us. Gegangen, so that we now submit to the Holy Ghost. Uns dem Heiligen Geist, you have relationship. You speak. No, you don't ignore the Holy Spirit. Du ignorierst den Heiligen Geist nicht. To help you to understand the life you are to live. Leute, dir hilft das Leben zu verstehen. Halleluja. You know, the natural man cannot understand this verstehen, kann die Zeit nicht verstehen. You need the Holy Ghost to help you to understand. Du brauchst den Heiligen Geist, um dir das zu erklären. And that's why in John 16, in Johannes 16, Jesus said, if you want, I will explain it to you now. Selbst wenn ich euch das erkläre. You know, you cannot even grasp it. Ihr werdet es nicht greifen können. Because you need the power of the Holy Ghost to help you to understand. Um das zu verstehen. Can somebody shout hallelujah? Halleluja. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. But in our present age, this is the work of the Holy Spirit. Aber jetzt ist das Werk des Heiligen Geistes. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. You know, the work of the Holy Spirit. Das Werk des Heiligen Geistes. The Holy Spirit is the one in charge of earth right now. Das ist derjenige jetzt in Kontrolle ist von der Erde. He is the one. You know, God, Jesus released him. Jesus hat ihn zurückgelassen. To be in charge of things. Damit er Dinge kontrolliert. The world may not know him. Die Welt kennt ihn nicht. Jesus, you know God that Jesus sent him. Jesus und Gott haben ihn geschickt. To complete the purpose of God on earth. Er das Werk Gottes vollendet hier auf Erden. Praise the Lord. Halleluja. They sent him. Sie haben ihn geschickt. So that he can complete the purpose of God on earth. Das Werk Gottes vollenden kann. Without him, you can do nothing. Ohne ihn kannst du nichts tun. You cannot believe God. Du kannst Gott nicht glauben. You know, to believe God, the natural man cannot believe God. Der natürliche Mensch kann nicht an Gott glauben. You cannot believe. You cannot trust him. Du you cannot depend on him. Wirst because you cannot see him. You cannot. You know, you the five senses will tell you it's not there. Werden sagen, er ist nicht da. That you are deceiving yourself. Du machst dir was vor. Praise the Lord. Halleluja. God sent him to do and finish the work that need. Gott hat ihn geschickt, damit er das Werk vollendet, was noch getan werden muss. You know the work that needs to be done. Das Werk, was he vollendet sent werden him muss, to finish it. Um es zu vollenden. To do it and to um es zu tun, um uns zu vollenden. The Holy Ghost is in der Heilige Geist kontrolliert das jetzt. We need to know him. Wir müssen ihn erkennen. And learn of lernen. Him. Von ihm lernen. Praise the Lord. Halleluja. The Father introduced and sent his Son. Der Vater hat den Sohn vorgestellt. He introduced. You know, if you read the Old Testament, you can see when he introduced the Son. Wenn du das Alte Testament liest, siehst du, wie er den Isaiah, Sohn Jeremiah, they were all talking about Jesus. Vorstellt. Praise the Lord. Halleluja. The Son introduced and sent the Holy Ghost. Der Sohn hat den Heiligen Geist vorgestellt und geschickt. And the work of the Holy Spirit is clean and clear. Und das Werk des Heiligen Geistes ist deutlich. Let's go quickly go to John 16. Johannes 16. Praise the Lord. Halleluja. Amen. John 16. Johannes 16. John 16, from verse 6 to 11. He said, but because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you, the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, Comforter will not come. Here is introducing the Comforter. Hier stellt uns den Beistand vor. He is introducing the Holy Ghost. Den Heiligen Geist. He will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin. Of righteousness and of judgment, of sin because they believe not on me, of righteousness because I go to my Father, And you see me no more of judgment, because the prince of this world have been judged. Then in verse 12 he said, I have yet many things to say unto you. You know, I could have even lied to explain things to you now. Er wollte uns Sachen jetzt erklären. You know, I could have even wanted to tell you things now. Hätte euch jetzt Sachen sagen können. He said, but you cannot bear them now. You cannot bear them. Aber ihr werdet sie jetzt noch nicht verstehen können. Because you need the power of the Holy Ghost. Weil die Kraft des Heiligen Geistes braucht. Die euch hilft, das zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus introduced the Holy Ghost. Jesus hat den Heiligen Geist vorgestellt. Amen. Amen. You know, this last days is so important. Die letzten Tage sind wichtig. It is very important. Sehr wichtig. Let us go to Hebrew 8. Hebräer 8. Hebrew 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are no longer of the old, but of the new. Wir werden nicht mehr zum Alten, sondern zum Neuen. Hebrew 8. Hebräer 8. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 8. Hebräer 8, Vers 8. So can you help us to read 8 to 10? Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Praise the Lord. Amen. This very place is telling us about now. Diese Stelle sagt uns, es erzählt uns von heute. Yes, the last days. It's telling us about the last days. Es erzählt über die letzten Tage. Telling us about the Holy Spirit days. Über die Tage des Heiligen Geistes. He said, not according to the covenant that I made with your fathers. Verse 9. Verse 9. Okay, verse 8. For finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with your fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continue not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. We have covenant with Christ. Wir haben ein Bündnis mit Christus. Praise the Lord. Hallelujah. We have covenant with him. Wir haben ein Bündnis mit ihm. For this is the covenant that I will make, verse 10, make with the house of Israel after those days. With the Lord, I will put my laws into their mind. I write them in their heart. And I will be to them a God. And they shall be to me a people. Praise the Lord. Hallelujah. You have covenant with the Lord. Du hast ein Bündnis mit dem Herrn. Amen. Amen. You have to be aware of it. Das soll dir bewusst sein. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are married, wenn du verheiratet bist, you have a covenant with hast your du ein husband. Bündnis mit deinem Ehemann. Amen. Amen. We have a covenant wir haben ein Bündnis Jesus. Mit Jesus. We have to be aware of it. Das sollte uns bewusst sein. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. Praise the Lord. Hallelujah. We will be hungry of him. Wir werden hungrig sein nach this ihm. This is to know him, to be zu hungry erkennen, of him. Hungrig zu sein nach ihm. We will be hungry. You know, to be hungry. Hungrig sein. No one can make you even to be hungry. Niemand kann dich hungrig machen. You see, you are to be hungry come from inside. Hungrig zu sein kommt von innen. It's coming from inside. Es kommt von innen. You know, you cannot help somebody that is not hungry. You cannot even feed him. Du kannst jemanden, der hungrig ist, nicht füttern. You know, you can take a horse to the sea. Du kannst ein Pferd zum See bringen. Du kannst das Pferd nicht zwingen, das Wasser zu trinken. You know, somebody that is not hungry, jemand, der nicht hungrig ist, den kannst du nicht zu essen. Jesus said, if you are hungry, Jesus sagt, wenn du hungrig bist, werde ich dir was zu essen. Praise the Lord. Halleluja. It's going to come from inside. Es wird von innen kommen. I really want it. Ich will. I'm hungry of Jesus. Ich will die Wahrheit. It's not that I'm hungry of property. Ich will Dinge. It's not I'm hungry of things. Ich will I'm hungry of Jesus. Ich habe Hunger. I'm hungry of the truth. Amen. Praise the Lord. Amen. Then he said, I will be merciful to you, for their unrighteousness and their sins and their iniquity will I remember no more. In that he said, a new covenant he had made the first old. Now that which decayed and was old is ready to vanish away. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this very place we just read talks about the days of the Holy Spirit. Diese Stelle spricht über die Tage des Heiligen Geistes. That we have covenant with Christ. Dass wir ein Bündnis haben mit Christus. And things work for us according to the covenant we have with Christ. Und Dinge funktionieren nach dem Bündnis, was wir mit Christus not haben. Not according to what we do outside. Nicht nach dem, was wir tun. It's not according to our job. Nicht nach unserer Arbeit. The job we are doing. I don't know if somebody is understanding here. You know, Satan's what things work for them according to the covenant they work they have with Satan. In der Welt des Satans werden funktionieren Dinge nach dem Bündnis, was sie mit dem Teufel geschlossen haben. You know, God's children do not know that things work for them according to the covenant they have with Jesus. Kinder Gottes wissen nicht, dass Dinge nach dem Bündnis laufen, nachdem sie mit was sie mit Christus geschlossen haben. And that's why we even imitate the dead people, the people Jesus called the dead. Imitieren wir sogar tote Menschen. We admire them. Wir bewundern sie. We want to be like them. So wie sie sein. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they are natural. Sie sind natürlich. You know, things are not going to work for you. Dinge werden für dich the way it's working for them. So wie es für sie funktioniert. And it's not going to work for them the way it's working for you. Sie funktionieren, wie sie because funktionieren. You are a covenant child. Weil du ein Bündnis you hast. Have covenant with Jesus. Ein Bündnis mit Jesus. And it is in his world that your word is coming from. In seiner Welt, aus dieser Welt kommt. In Christ's world. In der Welt von Christus. You know, their job is their word. Ihre Arbeit ist ihre Welt. And their wealth comes from their job. Und ihr Reichtum kommt aus ihrer Arbeit. But you, your wealth is not coming from your job. Aber bei dir, dein Reichtum kommt it's aus deiner Arbeit. It's coming from inside. Es kommt von innen. From the spirit world. Es kommt aus der geistlichen Welt. It's coming from the covenant you have with Jesus. Es kommt aus dem Bündnis, was du mit Jesus hast. Praise the Lord. Halleluja. You know they want to pass. They pass in the school, and you want to pass also. Sie bestehen der Schule und du möchtest auch bestehen. And you admire them because they pass. Wir wollen, dass sie, weil sie bestehen. You know what controls them? What is their life? Was sie kontrolliert. What is their word? Is pass or fail? Was ihr Leben bestimmt ist Versagen oder Gewinnen. But you, it is not. Pass of faith. Nicht versagen oder gewinnen. It's coming from the covenant es kommt aus dem the covenant you have with Jesus. Aus dem Bündnis, was forget du mit Jesus Christus hast. If you understand it, please raise up your hand. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know you're going to marry that man or that woman. Du wirst diese Frau, diesen Mann heiraten. He's not coming from outside. Es kommt nicht von außen. And also it's not about your beauty. Sie geht nicht um dein Aussehen. It's not about you have money. Es geht nicht um dein Geld. It's not about your family. Deine Familie. It's about your covenant with Christ. Es geht um dein Bündnis mit Christus. Who get it? Praise the Lord. And that's why your outside does not matter. What matters is your relationship, your covenant with Jesus. That you are aware of it. That you have covenant with him. Amen. Amen. Everything for you here alles on earth. They are based on your covenant with Christ. Auf deinem Bündnis mit Christus. Daddy, thank you. You are a special child. Du bist ein besonderes Kind. You are a covenant child. Du bist ein Kind. You have covenant with Almighty God. Mit dem allmächtigen Gott. Praise the Lord. Halleluja. We have covenant with Christ. Du ein Bündnis mit Christus. This work for God's children through the covenant. Für Kinder Gottes durch and das not Bündnis. Through the outside. Nicht durch das Äußere. That job you are doing. Diese Arbeit, die du machst. You see, those, you know what? Different, you know, they do three jobs and you are doing three jobs. Sie haben drei Jobs und du hast drei Jobs. They are doing four jobs and you are doing five jobs. Du tust vier Jobs und... You know, you can have this... You know, if I bring this... You know, the spiritual world... Let me bring this again. The spiritual world of Satan. Die geistige Welt des Teufels. You know, the little things they are just doing. Das Kleine, was sie tun. The money just rushing in. Reicht, damit sie Millionäre werden, damit sie Geld haben. Just come in. Because they have the covenant. Also ein Bündnis haben. And you know they sell their soul. Sie haben ihre Seele verkauft. But your soul is Christ. Aber deine Seele gehört Christus. But because of lack of knowledge. Aber weil du es nicht weißt. You are not getting it. Bekommst du nichts. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Halleluja. You know they are aware of what they have. Sie wissen, was sie gegeben haben. They know that what the wealth they have. It's not coming from what they are doing. Sie wissen, dass ihr Reichtum nicht von dem kommt, was sie machen. You know, the natural we want to copy them. Die natürlichen Menschen wollen sie imitieren. You know, they are selling okra. Let me sell okra. Sie verkaufen Gemüse. Ich möchte auch Gemüse verkaufen. They are opening. They are doing this. Let me do it. Sie haben eine Bäckerei. Ich möchte auch eine Bäckerei eröffnen. Aber du verschwendest deine Zeit. Until you is come. The real wealth comes from inside, not from outside. Kommt von innen, nicht von außen. You will. You will walk and walk and walk and be tired. Du wirst arbeiten, arbeiten, arbeiten und satt werden. To be able to have it. Du in der Lage zu sein, es zu haben. To have it. You know, it's not by working. Nicht durch Arbeit. There is no job that can satisfy you. Es gibt keine Arbeit, die dich zufriedenstellen kann. From every month, you are going to be living from one paycheck to the other. Du wirst von Gehalt zu Gehalt leben. Because the system of this world. Weil das System dieser Welt. You see, the natural system. Natürliches System. Is satanic world. Ist teuflisch. It's satanic system. Ist ein teuflisches System. And it's under, you know, it's in bondage of Satan. In der Gefangenschaft. It is made up of poverty. Und es besteht aus Armut. To be free from it. Und daraus. You are to be aware that you are a covenant child. Sein, dass du ein Bündnis hast. That you belong to Christ. Dass du zu Christus gehörst. And you have relationship with him. Dass du eine Beziehung mit ihm hast. So you know your covenant with him is a relationship with dein him. Dein Bündnis mit ihm ist eine Beziehung mit ihm. I don't know if somebody is understanding. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Ephesians 3. Ephesians 3. Ephesians 3. Praise the Lord. Hallelujah. Stop looking at your body. Hör auf deinen Körper zu schauen. Stop looking at your job. Auf deine Arbeit zu schauen. You see, stop looking at your job as your source. Hör auf deine Arbeit als deine Quelle zu sehen. Start looking at your covenant with him as your source. Fang an, dein Bündnis mit ihm als your deine relationship Quelle with Christ deine Beziehung as your mit ihm als deine Quelle zu sehen. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 3. Vers 20. He said, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. According to the power that worketh in us. The power that is inside. die Kraft, die in uns ist, und nicht die Kraft, die draußen ist. You know, you can go to 100 jobs. Du kannst hunderte von Jobs haben und dennoch arm sein. Because it's not about the outside. Weil es geht nicht um das Äußere. The victory is not outside. It's not what is. What is going to give you that victory? That the world you are to see. He's not coming from outside. It's not what you do outside. It's what is your relationship with Christ inside. Es ist eine Beziehung mit Jesus Christus innen, die das Resultat bringt. And that's why, you know, Joshua 1 talk about it. Listen, Joshua 1 zum Beispiel. You know, Matthew 6:33. He said, seek first the kingdom of God and his righteousness. That's your wealth. Das ist dein Reichtum. Your relationship with Jesus. Deine Beziehung mit Jesus. Your the renewal of your mind with the truth. With the gospel of Christ. Can somebody get it? You see, that you know, seek first the kingdom of God and his righteousness. Believe and trust him. Glaub an ihn, vertrau ihm. He said all others. Alles andere. Will be added to the outside. Es ist draußen. It's not all others that is going to give you the victory. Nicht alles andere wird dir all geben. Others, your job, your whatever you are doing outside. You see, they are not going to give you any victory. Wird dir den Sieg nicht geben. Oh my God. You know, God loves us so much. Gott liebt uns. And he wants us to have it. Und er möchte, dass wir das haben. He wants us to have everything. Er möchte, dass wir alles haben. You know, he created everything for us. Er hat alles für uns erschaffen. You know, before he created Adam. Bevor er Adam erschaffen hat. He provided everything. Hat er alles. Oh, who know that? Praise the Lord. So that Adam will never be in lack. Damit Adam niemals im Mangel ist. Amen. So that Adam will never be in love. And that Adam nicht im Mangel lebt. And that's why Joshua 1. In Joshua 1. He said, meditate. How? You know, meditate. Meditate. Allow your the covenant with him that you have with him be your source. Das ist das Bündnis, das du mit ihm hast, deine Quelle ist. Meditate in my word both day and night. Du musst Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen. And that is how you are going to prosper. So wirst du Wohlergehen haben. He did not say, you know, the outside is going to, that job is going to make you prosper. Ich sag, dass diese Arbeit dir das Wohlergehen bringt. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, daddy. No wonder God's children, you know, just look at God's children. Schau dir Kinder Gottes an auf der Welt. His job upon job upon job upon Arbeit job. Über Arbeit über you know, we compare our job to others. Wir vergleichen if I can get your job, that type of your job, that things will work out. Wenn ich den Beruf bekommen kann, den sie haben, dann werden die Dinge endlich funktionieren. Nothing will work for you. Aber nichts wird für dich funktionieren. Until that, you know, where he wants, it's according to him. Es geht nämlich nach seinem Plan. According to his plan for you. Nach seinem Plan. According to his purpose for you. Nach seinem Weg für dich. He said now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that he asks or think. Before you ask, before you think it. Bevor du fragst, bevor du ja, according to the power that worketh in you. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Your relationship with him. Deine Beziehung mit ihm. Praise the Lord. Hallelujah. He's the renewing of your mind with the truth. Der neuen der Gedanken mit der Wahrheit. He's not renewing your mind. You see, with the law, with Gesetz. But with Christ. Ja, mit Christus. Your relationship with him. Deine Beziehung mit that's ihm. That's how things are going to manifest. So werden Dinge, so werden sich Dinge manifestieren. You see, you magnet what is inside and bring them out. Es bringt das, was drin ist, raus. You know, if you can fast and pray, fast with prayer. You know, people fast a lot. Leute fasten viel. They fast 21 days. Die fasten 21 days. It's not enough. They fast some people die. Die fasten mehr. So, ein paar Leute sterben sogar dabei. It's not true fasting. Aber es ist nicht durch das Fasten. Can never work. Kann niemals funktionieren. You cannot change what God wants you to do. Du kannst nicht das ändern, was Gott von dir möchte. You see, how he planned his ways. Seine Wege, wie er sie geplant hat für dich. He said, meditate in my word. Du sollst über sein Wort nachdenken. He did not say fast and pray. Er hat gesagt, du sollst fast und beten. Meditate. Sondern über sein Wort the mind that you use to worry. Die Gedanken, die du nutzt, um Sorgen zu machen. soll es nutzen, um Who über sein it? Wort nachzusenden. Praise the Lord. Halleluja. Instead of being worried, statt dir Sorgen zu machen, sollst du ihn preisen. Think of him and fall in love with him. Denk über ihn nach und verliebe dich in ihn. Praise the Lord. Halleluja. The power inside is your relationship with him. Die Kraft innen drin ist die ist deine Beziehung mit ihm. You know, in 3 John it says you prosper as your soul prospers. Und Johannes, wir haben Wohlergehen, wie unsere Seele Wohlergehen hat. It means as you renew your mind. Das heißt, wie du deine Gedanken erneuerst. With the truth. Mit der Wahrheit. And not just with the word. Und nicht nur mit dem. But with the truth. Mit dem Wort, sondern mit der Wahrheit. And to prosper is not about having properties. Und Wohlergehen haben ist nicht nur durch Besitz, heißt miracles, Wunder and oder wonders. Zeichen. Praise the Lord. Halleluja. We know what the old life. Das alte Leben. What the old life called miracles. Wir wissen, was das alte Leben ein Wunder genannt. You know, when you just win a lotto. Wenn du im Lotto gewinnst. When you when somebody died, you just pray for him, rise up, he's up from the dead. Jemand für einen Toten aufersteht. You know what the old world called miracles. Was der alte Mensch Wunder. But the new nennt. World, the new life. Aber das neue Leben. It's only Christ that is our miracle. Das ist nur Christus unser Wunder. Who gets it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why we don't because of healing go to any church. Deswegen gehen wir nicht wegen Heilung zu I don't Gemeinde. Know if somebody's understanding. We don't because of signs and wonders and be looking for places. Wundern zu einer Gemeinde. You know, those things can never even keep anybody in God's house. Diese Dinge können Leute auch nicht in Gottes Haus because they are never savior. Halten, weil sie dich nicht retten können. You know when Elijah caught fire from the fire of the Lord from heaven. Als Elijah das Feuer vom Herrn came down to burn that, you know, those animals, the sacrifice. Dieses Feuer, was dieses Opfer verbrannt you hat. You know that fire could not save anybody. Dieses Feuer konnte niemanden we retten. They were not saved. Da wurde keiner gerettet. Then we are not saved. Da wurde niemand and gerettet. At the end, you know Elijah was even running. Elijah selbst war auf der Flucht. Praise the Lord. Hallelujah. And God, when he fed the Israelites with the angels' food. Und auch Gott, als er die Israeliten mit dem Manna aus dem himmlischen Brot ernährt hat, 40 Jahre lang. He fed them. 40 Jahre lang. But that food could not even aber dieses Essen konnte sie nicht retten. You know, it was a miracle. Es war ein Wunder. You know, you don't go to kitchen, food will just be raining from heaven. Du brauchst nicht zu kochen, nichts zuzubereiten. Es regnet einfach vom Himmel. Brot. Is that not miracle? Das ist ein Wunder. You know, you don't go to work, money will just be coming into your house. Das Geld kommt einfach in dein Haus. You know, you don't go to work, you just open your portemonnaie, you just have. Du machst Portemonnaie auf und da ist einfach Geld. Money is always there. Da ist einfach immer Geld drin. They could not save them. Aber es konnte niemanden retten. Because that is not the miracle that is to save you. Weil das nicht das Wunder ist, was dich rettet. In the natural world, yes, it's a miracle. In der natürlichen Welt ist es ein Wunder. But in Christ's world, in der Welt von Christus, in Christ is nur Christus ist unser Wunder. Praise the Lord. Halleluja. Even Jesus himself. Selbst Jesus selbst. If we go to is in Matthew 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, upon all these miracles, Jesus hat viele Wunder getan. You see, up, you know, he raised Lazarus from the dead. Er hat Lazarus aus dem Tod geholt. He healed the sick. Er hat Kranken geheilt. The Bible said anywhere he was going überall wohin gegangen ist, he was always doing good. Hat er Gutes getan. From one miracle to another. Von Wunder zu Wunder. But upon all, they never believed him. Haben sie nicht geglaubt. They were always coming to test him. Sie wollten ihn immer auf die Probe stellen. You know, today some of us we want to demonstrate the power of miracle, the power of God. Heute wollen ein paar Leute Gott beweisen durch Wunder. You see, let us just go to the mortuary, raise everybody from the dead, and everybody will believe God. Lass uns they will not still believe you. Zum Friedhof gehen und alle Leute auferwecken, damit uns endlich die Leute glauben, dass Gott lebt. You know when Lazarus was raised from the dead? Als Lazarus von den Toten aufgeweckt wurde. They were planning to kill Lazarus. Hatten sie sogar vor, Lazarus wieder zu töten. Who got it? Praise the Lord. Halleluja. Even that man, you see, that man that was blind from the birth. Das ist dieser Mann, der schon seit seiner Geburt blind ist. Und der, dessen Augen Jesus geöffnet hat. Looking for a way to kill him. Sie wollten ihn auch töten. Instead of believing and anstatt einfach zu glauben and zu tun, and come to Christ. Und zu Christus zu kommen. You know, today, you know, if you are in flesh, those in flesh will tell us, why don't we perform like Elijah? Im Fleisch, or Elisha? Wieso demonstrieren wir nicht Gottes Kraft wie Elijah und wie die anderen, damit sie endlich glauben, aber sie werden dir nicht glauben. Praise the Lord. Halleluja. You know what Jesus did is greater than what Elijah did. Du weißt, das, was Jesus getan hat, ist größer als das, was Elijah getan hat. Aber dennoch haben sie keine Buße getan. Matthäus 11. Halleluja. Amen. Amen. Sie wollten sich nicht umkehren. They were pursuing him from one corner to the other. Sie waren hinter Jesus. Instead of repent, come out today and say there will be no more hospital. That anybody can call you here, they will kill you. Erzähl den Leuten, dass es keine Medizin mehr braucht, dass es keine Krankenhäuser mehr braucht, dass du die Menschen heilen kannst ohne alles. Man wird dich aufsuchen und töten wollen. You know that woman, that damsel, that was fetching the master's money. He was bringing money to the master. Wie zum Beispiel dieses junge Mädchen, was vom Teufel besessen war. You know, that girl was healed. Sie war in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Sie konnte die Zukunft vorhersehen, weil ein Dämon in ihr war. Und die Jünger haben diesen Dämon aus ihr herausgetrieben. What did they do? Was hat man mit ihnen gemacht? The mit den Jüngern? Man hat die Jünger geschlagen und sie ins Gefängnis geschmissen. Deswegen. You want to stop the source of our income. Weil die Jünger die Quelle ihres ihrer Einnahmen zerstören wollten oder zerstört haben. The Bible called this world evil world. Die Bibel nennt diese Welt bösartig. Matthäus 11. From verse 20. Vers 20. To 26. 20 bis 26. Are we there, please? Abato, can you help us to read 20 to 26? Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen von dir. Praise the Lord. Halleluja. Papa, can you help us to read verse 20? Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Praise the Lord. Hallelujah. You see, where the mighty works were done. They refused to repent. Haben sich geweigert, Buße zu tun. You know, somebody that I've made up. Jemand, der sich entschieden hat, nicht zu glauben, das kannst du nicht mehr ändern. Das kannst du nicht ändern. Aber wir wollen es ändern. They began here to operate the cities we are in, most of its mighty works we are done, because they repented not. Woe unto thee, Chorazin, woe unto thee. Bethsaida. For if the mighty works which were done in you have been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. 23. And thou, companion, which art exalted unto heaven, shall he brought down to hell. For if the mighty works which have been done indeed had been done in Sodom, it would have remained until this day. Praise the Lord. Hallelujah. You know, though they refuse to repent, they have no excuse. Sie haben sich geweigert, Buße zu tun, und sie haben keine Entschuldigung. No excuse that we did not know. Das rechtfertigen kann. Praise the Lord. Halleluja. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. The mighty work, the miracle, the signs and wonders that was done, die getan worden sind. Upon all you refuse to repent. Dennoch haben sie sich geweigert, Buße zu tun. You know, people want us to do things today. Leute wollen, dass wir Dinge tun. We will not obey the voice of Satan. Wir werden der Stimme des Teufels nicht gehorchen. Jesus hat seinen Plan. How they are to be saved. Wie sie errettet werden. They are to be saved. Sie sollten so errettet werden durch Jesus und nicht durch Wunder. Praise the Lord. Halleluja. Whoever want to go to hell, wer in die Hölle gehen will, hat das Recht dazu. Amen. Amen. You know, just do it. No, like Elijah or like Moses, you don't divide the Red Sea. You know, upon the sea, after dividing the sea. You know, in the you know what happened after dividing the sea. Obwohl das Meer geteilt worden ist, haben sie sich dennoch wieder gegen Gott gewendet. You know, no miracle can save anyone. Kein Wunder kann niemanden retten. Can make you have relationship. Kann dafür sorgen, dass du Beziehungen hast. Es ist eine Frage der Zeit und du wirst dich wieder umdrehen. Because that is not Christ's system. Weil das ist das System von Christus, das ist das System von Gott. God's system is unconditional. Ist bedingungslos. You know, with miracle is unconditional. Mit Wundern ist es bedingungslos. With miracle is with condition. Mit Wundern ist es bedingt. Without miracle is unconditional. Aber ohne Wunder ist es bedingungslos. You see, you know, God's system is unconditional law. Bedingungslos. You know, it's not because of the miracle. Nicht wegen den Wundern. Miracle or no miracle. Christ Wunder oder keine Wunder. Christus ist Christus. Er ist mein Herr und mein Retter. I don't know. Do get it. Praise the Lord. Halleluja. He loves us unconditional. Er liebt uns bedingungslos. It's not because we are so good. Nicht weil wir gut sind. It's not because we are so holy. Nicht weil wir so heilig righteous. Sind oder gerecht sind. It's your love for God's love the world. Weil er die Welt geliebt praise hat. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 24. He said, those that think they are wise. Look 25. At the verse 25. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid this thing from the wise of this world. Die Weisen dieser Welt. It is hidden from them. Es ist vor ihnen verborgen. It is hidden from them that is only Jesus that can save. Es ist vor ihnen verborgen, dass nur Jesus retten kann. You know, the wise of this world, the prudent. Die Weisen dieser Welt. You see, it is hidden from them. Es ist vor ihnen verborgen. That only Jesus. Dass nur Jesus unser Wunder ist. For them, it's all about having money. Es ist um Geld. For them, it's all about what they see, what they feel, what they smell. Until they see, they never believe it. Glauben sie es. And those in religion. religion until, you know, they want you to act to their, you know, just, you know, just perform the miracle so that. Leute, die in der Religion sind, die wollen auch Zeichen und Wunder sehen, damit sie glauben. He said it is hidden from them. Es ist vor ihnen verborgen. And has revealed them unto babes. Praise the Lord. Hallelujah. It is hidden from them. To know that Christ is the only miracle. Es ist vor ihnen verborgen zu wissen, dass Jesus Christus das einzige Wunder ist. And not what this world called miracle. Und nicht das, was diese Welt Wunder nennt. Praise the Lord. Halleluja. Again, why the last day? Wieso die letzten Tage? It's called the last days. Wieso sind es die letzten Tage? Why is the last days called the now? You know now that we are is called the last. Wieso sind das jetzt die letzten Tage? You know. Women might even be thinking that it's because the world is going to end. Ihr denkt vielleicht, weil die Welt bald zu Ende geht. It's not because the world is going to end. Es ist nicht, weil die Welt bald zu Ende geht. It might even continue and continue. Vielleicht geht sie sogar weiter und weiter. It is called the last day because of die letzten of the Tage Holy wegen dem Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. And remember, God the Father, God the Vater, Gott der Sohn. And now, the last day, jetzt, God the Holy Ghost. In den letzten Tagen, Gott der Heilige Geist. And you also want us to know what our covenant is. Und er möchte, dass wir wissen, was unser Bündnis ist. It is not just praying the prayer of salvation. Erlösungsgebet sprechen. You see, and just go and believing like before. Aber dann so wie der Teufel. And that is no relationship with Christ at all. Also ihr keine Beziehung haben mit Christus. Just live the life, you know, just live that suits you. Das Leben führen, was the old life, just exactly like the old life that you have been controlling. So wie das alte Leben, was du kontrolliert hast. But our relationship and fellowship with Christ. Unsere Beziehung und Gemeinschaft mit Christus. It is our, you see, the covenant is our relationship and fellowship with him. Unsere Beziehung, Gemeinschaft mit ihm. Our covenant with him is renewing of our mind with Christ's gospel. Unsere Gedanken zu erneuern mit dem Evangelium von Christus, mit der Wahrheit. And our covenant with him. Unser Bündnis mit ihm. His being aware that he is in us and we are him. In uns that's ist und dass wir in ihm sind. Das ist unser Bündnis. Praise the Lord. Halleluja. That blood, you see, remind yourself of that blood. Uns an das Blut erinnern. You know, the time of the blood is coming, Easter. Amen. Nein, die Zeit praise kommt. The Lord. Yeah. Reminding yourself of that blood. The blood of Christ. Das Blut von Christus. That pain or the price. Es den Preis bezahlt. You know, instead of mistake taking you away from him. Anstatt dass Fehler dich von ihm wegnehmen. Allow mistake to bring lass you zu, dass die Fehler dich zu ihm bringen. How do you do that? By reminding yourself of the blood. Indem du dich an das Blut erinnerst. The blood that he, you know, all he paid for. Alles, was er bezahlt hat. You know, that blood will clean your conscience. Das Blut reinigt unser Gewissen. Instead of you running away from anstatt, him. Dass wir von ihm weglaufen. It will draw you further to him. Bringst uns näher an Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Now back to the message. You see, those of the natural world. Die zu einer natürlichen Welt gehören. Though it is being controlled by Satan. Auch wenn es vom Teufel kontrolliert wird. But because they don't have the direct connection with Satan, aber weil sie keine direkte Beziehung haben mit dem Teufel. They try to live by work and work and work to save. Versuchen sie durch Arbeiten und Sparen. Not ever work by working and working and saving. Aber nichts funktioniert durch Arbeiten und Sparen. You know, even when God created the earth from the beginning. Als Gott diese Welt erschaffen hat. You know, again, he prepared everything before Adam. Er hat alles vorbereitet, bevor Adam erschaffen wurde. He did not say, Adam, work and have. Er hat gesagt, dass Adam arbeiten soll. Und dann you have this, you used to do that. Etwas hat, womit er arbeiten kann. He did, he was the provider. Gott war der Versorger selbst. Who got it? Praise the Lord. Halleluja. And today he should still be your provider. Und heute sollte Gott immer noch dein Versorger sein. And not your job as your provider. Arbeit als dein Versorger. Who is getting it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why it never work with work and save, work and save. Deswegen funktioniert dieses Arbeiten und Sparen nicht. You know, if you want to buy a house, um ein Haus kaufen work and save, work and save. Arbeiten und Sparen. You want to buy, you know, work and save. It can never work. Es wird nicht funktionieren. Amen. Amen. And to enjoy the world. Diesen Reichtum is something essential. Ist auch etwas anderes. You can have that, but can you enjoy it? Bekommen, aber wirst du es genießen können? You know, when God gives you things, wenn Gott dir Dinge gibt, He gives you power to gibt enjoy. Gibt dir auch die Macht, das zu genießen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the life full of fear is ein not Leben enjoyment. Voll von Angst ist kein Genuss. Amen. Amen. You cannot also imitate those in the spirit world. Du kannst auch nicht die Leute, die in der geistlichen Welt sind, imitieren. You know, you cannot imitate them. Du wirst nicht imitieren können. You know, before this time, when I just see people with so much wealth, Leute, I admire them. Mit viel Geld habe ich sie bewundert. I just see them and say, what did they do? Was haben sie getan? How, what? You know that their business. You even want to copy it. Du willst dieses Geschäft auch machen. You cannot imitate those in the spirit world. Leute, die in der geistlichen Welt sind, nicht imitieren. You know, people, you know, if you really submit to Christ, wenn du dich Christus wirklich hingibst, and understand your covenant with Him, dein Bündnis mit ihm verstehst, and the word pumping out, und dieser Reichtum, people will even want to imitate you. Wenn Leute dich auch imitieren, they cannot wollen, imitate aber you. Sie können dich nicht imitieren. Jesus, I know. Weil Jesus. Paul, I know. Kennt er den Paulus kennt er und wer bist du? Jesus have covenant with Jesus hat ein Bündnis mit dem Paul Vater. Have covenant with Jesus. Paulus ein Bündnis mit then Jesus. Who are you? Wer bist du? Praise the Lord. Halleluja. You cannot imitate those in spiritual world. Du kannst die Leute in der geistlichen Welt nicht imitieren. People imitate others. Leute imitieren andere. You know, here in Europe, I don't know if it's common, in Africa. Nigeria especially. In Afrika, Nigeria besonders. You know, I'm doing this. Before I know it, somebody, weiß, my neighbor is doing anderes. It. Macht man nach, macht, macht before man nach I know, the other person is doing it. Weiß, also. I started selling something. Ich fange an, etwas zu verkaufen. In a very short time, you I saw people that this one doing it, this one, this you know, imitating one another. It is the road, you know. When I stop it, and I started something else, they stop it and they started something else. They started the same thing I was doing. Sie haben das gleiche you know how the natural can imitate. Weißt du, das natürliche and we are not of the natural. We are not to imitate aber others. Wir sollten andere nicht imitieren. We are not of the natural. Wir gehören nicht zur natürlichen Welt. Praise the Lord. Halleluja. Even those in Satan world, they don't imitate die Leute others. In der teuflischen Welt, sie imitieren andere. Because they trust their source. Sie vertrauen ihrer Quelle. It? They know their source sie never failed them. Sie wissen, dass ihre Quelle niemals versagt. They will not see others doing it and then go and do it. Sie schauen nicht auf andere, die es tun und machen es danach. Because they know that they have the power of their sources is stable. Du wissen, dass die the supply is always coming from there, not from those things that others are doing outside. Nicht von dem, was Leute draus machen. Wherever they are getting money from. Wo auch immer sie Geld herbekommen. It is not from buying and selling. Es kommt nicht von dem Kaufen, Verkaufen, von dem Geschäft. You think your wealth is coming from outside? Ihr Reichtum kommt von außen. From that buying and selling. Von diesem Unternehmen. You know, God children imitate a lot. Kinder Gottes machen viele because Leute, they don't know their source. Weil sie ihre Quelle nicht kennen. They don't know where their, you know, they compare themselves to others. Vergleichen sich mit anderen. You know, they see others. Sie sehen so andere. Much. Because they don't, they see the outside. Sie sehen das Äußere. They think it's the outside sie that denken, is the victory. Das Äußere ist der Sieg. Praise the Lord. Halleluja. You know, those in Satan world, they never look at Leute others. In der teuflischen Welt, sie schauen nie auf andere. They see themselves so superior. Sie sehen sich selbst als they know that their source is not als not Gewinner. Sie wissen, dass ihr it's an unstoppable for them. They know that the sacrifice is always going sie on. Sie wissen, dass dieses Opfer immer they are sure they are aware of it. Und das ist die God children. Sie sind darin sicher. But God children don't even know. They know that others are doing it see, they admire it. They want to be like them. They pray to be like them. He's always they are never sure of that spiritual world. They don't know how to be there. They don't know how to do anything there. Who get it? Praise the Lord. In our spiritual world with Christ, it's not just money. It's in der Geistlichkeit von Christus, das ist nicht nur Geld, sondern es ist alles, Schutz. Alles ist da. Praise the Lord. Halleluja. Those in spiritual world of Satan do not need die in der geistlichen Welt vom Teufel people. Müssen wir uns nicht imitieren. Kinder Gottes imitieren Leute. You know, those of that Satan's world, then believe that it's not what they do that give them money. It is coming from their world. From the Satan world. Es kommt vom Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Luke 16. Lukas 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And the more you imitate people, the more it never works on you. Nachmacht, umso mehr funktioniert es auch nicht. The more you compare yourself to others, the more it never works on you. Umso mehr funktioniert es nicht. Because that is not your system. Weil das ist nicht dein System. That is not your way. Das ist nicht deine Wege. Who can understand? Praise the Lord. Halleluja. Here Jesus talks about the natural. Jesus spricht über das Natürliche. And using it to teach us the supernatural. Er nutzt es, um uns das Übernatürliche zu erklären. He said on verse 1. Lukas 16, Vers 1. He said there was a certain rich man which had a steward, and the same was accorded unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of the stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship, I cannot dig to beg. I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. You know, here's somebody that is going to go out of his job. Jemand, der aus seinem Beruf rausgeht. No, his job is going to be taken away from him. Sein Job wird ihm weggenommen. And he's looking for a way to make ends meet in the future. Er will irgendwie über die Runden kommen in der Zukunft. So he called, verse 5, he called every one of his lost debtors unto him. And said unto the first, how much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measure of oil. And he said unto him, take your bill, and sit down quickly, and write 50. Then said he to another, and how much owest thou? And he said, 100 measure of wheat. And he said unto him, take your bill, and write 40. And the Lord commended the unjust steward. You know, here this man. Though he is in the natural world, dieser Mensch in der natürlichen Welt, he really wants to make it. Er möchte es erschaffen. You know, and he wants to make it according to the natural system. Er möchte, because that's where he belongs. Er möchte erfolgreich sein. Er möchte es nach dem natürlichen System. You know, going for 5 jobs, Six jobs, seven jobs is the natural world system. 3, 4, 5 Jobs haben, das ist das natürliche System. You know the Lord will come, he will come and he will commend you. He will be praised for it. You have so much power to do it. Und die Welt wird dich dafür sogar feiern, dass du krass, du kannst dich so gut strukturieren, du hast so viel Ausdauer und Kraft. Love is power. I know he's not lazy. Und er ist nicht like others. He will be praised for it. Du bist nicht faul wie andere Leute. You know about God's children today. Aber Kinder Gottes heute. Can you see how hard it is for this man? Kannst du sehen, wie schwer es ist für diesen Menschen? You know, do 5 jobs, 6 jobs, 7 jobs. 6, 4 oder 5 you know, Jobs. What is, which of them is even more harder? Aber was ist schwieriger? To believe in the Lord. An den Herrn zu glauben. And to do it according to the system of this world. Oder es nach dem System dieser Welt zu tun. To believe in the Lord. To trust him. An den Herrn zu glauben, ihm zu vertrauen. To depend on him. Praise the Lord. Yeah. You know, to do it according to the system of this world. Ist das ein System dieser Welt zu tun? You know, from baby, you learn everything. You go to kindergarten, you go to school, you go to... And then you go to uni, to become professor, to become this, to become that. You are not even. You don't even have security. Du hast da keine Sicherheit. That you will not die tomorrow, you don't even know. Du weißt, ob du morgen sterben wirst. You know, that things will not have that the future. You know, death. Der Tod. You cannot even control death. Du kannst den Tod if you can't even control the money. Du hast Geld, du I don't know if you can even you know if you can control that you are able to achieve all the victories. You know that is going to school, university, and becoming a be going from one level to another, from one degree to another. But what about death? Was you cannot control it. Den kannst du nicht kontrollieren. You don't have power over it. Den kannst du nicht in eine Excel-Tabelle schreiben. Christ's kingdom. Aber das Königreich von it's Christus. The kingdom that have the power over death. Es ist das Königreich, was die Kraft hat über den Tod. Wenn jemand alles tun kann, um in die what Zukunft he believe zu kommen, is everything. Was er meint, was er alles but ist. Children cannot. Aber Kinder you know, Gottes. It's not, I'm not saying don't go to work. Ich sage nicht, dass du nicht mehr arbeiten sollst. It is not don't go to work. Es ist nicht arbeiten. Even your place of work, you have Christ in your heart. Ist Christus in deinem Herzen. You think of him. Denkst do you remember him? Do you remember you are a covenant child? Erinnerst du dich, dass du ein Kind des Vaters bist? That you have relationship with Christ. Mit Christus. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. It is not don't work at all. Das heißt, if he doesn't want you to walk, wenn he will tell you arbeitest, himself. Himself, he is the one that will reveal it to sagen. You. Er to you. Or do we always look at others and admire them? Aber schauen wir immer auf andere und bewundern sie. I want to be like them. Wir wollen so wie sie sein. You know, they have told us about their life. Die haben uns ihr Leben erzählt. And everything is so rosy, und so beautiful, sieht so schön aus. You know, they never suffer. They have Leid. They don't, you believe they never suffer. Du glaubst, die haben kein Leid. But you suffer. Praise the Lord. Hallelujah. And you want to be like them. Du willst so wie sie sein. You can be like them. Du kannst so wie sie sein. If you take away your covenant with Christ. Wenn du dein Bündnis mit Jesus Christus weg. If you allow that covenant with Christ to go. Wenn du zulässt, dieses Bündnis weg ist. And then you can join them. Dann wirst du so wie sie sein. But if you are under covenant with Christ. Aber wenn du mit einem Bündnis mit Christus. You know what is working for das, them, was für never sie funktioniert, wird niemals für dich funktionieren. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Hallelujah. You know what is working was for für them. Sie funktioniert. You will be disappointed. Du wirst enttäuscht. It will bring you down. Es wird dich runterziehen. Because in Christ's world there is no weil comparison. Christus, da ist kein Vergleich. There is no imitation. Es ist kein Imitieren. You see Christ alone. Du siehst Christus allein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I would like to finish here. Amen. Amen. Christ's word is the word that have its own way. Die Welt von Christus hat seine eigenen Wege. Ways of doing things. Seine eigenen Wege. Christ's ways. Die Wege von Christus. Christ's word again is a covenant word. Christus Welt ist die Welt von einem Bündnis. Just like the other side is also a covenant word. Genauso wie die Welt des Teufels. Where things are from inside and not from outside. Wo Dinge von innen nach außen kommen, nicht von außen nach innen. You see, spirit is soul, then body. Geist, Körper und Seele. You see, things are coming from the spirit vom Geist. And it is not with five senses. Es ist nicht mit fünf Sinnen. Jesus wants us to prosper. Jesus will, dass wir Erfolg haben. And that is why he told us how to prosper. Hat er uns erklärt, wie wir das we haben. Know Psalms 35, verse 27. Psalm 35. He said, the Lord hath pleasure in the prosperity of his servant. Dem Herrn gefällt dem Herrn gefällt der Reichtum seiner Jünger, seiner Knechte. If he have pleasure, prosperity of his servant, what about the prosperity of his son? Wenn ihm der Reichtum seiner Knechte gefällt, wie viel mehr gefällt ihm der Reichtum seiner Knechte? Let us go to 2 Chronicle 1. Zweite Chronik. You know, this man did not ask for house. Dieser Mann hat nicht nach einem Haus, it's nach einem just his covenant with the Lord. Nach seinem Bündnis mit Christus. We'll quickly look at this and we'll close. Amen. Amen. 2 Chronicle 1. Amen. Zweite Chronik 1. Praise the Lord. Ja. Vers 10. Vers 10. This is Solomon. This is Solomon. He said, give me now wisdom. He was talking to God. Er sprach zu Gott. And knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this your people that is so great? Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Solomon asks for wisdom. Solomon hat um Weisheit and knowledge. Gebeten. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. Christ is our knowledge. Er ist unsere Erkenntnis. He only asked for Christ. Er hat Christus gebeten. Praise the Lord. Halleluja. He asked for Christ. Er hat Christus gebeten. But today we have Christ. Heute haben wir Christus. Upon all is trotzdem reicht das nicht. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 11. Vers 11. I will quickly go a little bit, maybe on Sunday we continue from there. Amen? Mm-hmm. And God said unto Solomon, because this was in your heart, and thou hast not asked riches. You did not ask for riches. Du hast schon Reichtümer gebeten. Wealth or honor. Güter oder Ehre. No, today we will ask for riches. Heute wollen wir we Reichtum. Ask for honor. We wir wollen Güter, wir wollen Ehre, wir wollen Geld. I don't want to work again. Ich will nicht mehr arbeiten I'm müssen. Tired of working. Ich habe es satt zu arbeiten. Nor the life of your enemies. You know, some people just about their enemies. Einige von uns geht es nur um unsere Feinde. Wir wollen, dass unsere Feinde sterben. That yet had asked. For as neither yet has asked long life. You did not even ask for long life. Aber nicht langes Leben. Christ is our long life. Christus ist unser langes Leben. You don't need to ask for long life. Du musst schon um langes Leben. You don't need. You know there are things. You know all you need is just allow it to be Him, Christ. Dazu lassen, dass es ist Christus. We're saying here, you see, He asked for wisdom and knowledge. We don't have time to go to 1 Corinthians. That said, Christ is our wisdom. Es Grundunterschied, dass Christus unsere Weisheit ist, unser Wissen. You have him today. Du hast ihn heute. You have everything. Du hast alles. Look at it. Thou hast asked wisdom and knowledge for yourself, that thou mayest judge my people, over whom I have made the king. You are king. I am a king. Du bist ein Praise the Lord. Hallelujah. About to help us to read verse 12. Sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, wie sie kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. Praise the Lord. Hallelujah. Wisdom and knowledge is granted unto thee. And I will give thee riches. Because in Jesus is your riches. Denn in Christus ist dein Reichtum. And wealth in Jesus is your wealth. Güter in Christus. And honor in Jesus Ehre. Is your honor. Jesus ist unsere Ehre. Such as none of the kings have had that have been before thee. Neither shall there any after thee have the like. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Solomon did not ask for a car. Solomon hat nicht nach einem Auto, for money, nach Geld, for things. Nach Dingen. He just asked for Jesus. Und wollte einfach Jesus. Today we have Christ. Heute haben wir Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Be satisfied with Christ. Sei zufrieden mit Christus. Be satisfied with him. Amen. Amen. We close with him. And we continue as the Lord directs us. Amen. Amen.